Hallo und herzlich willkommen zur kleinen Podcast-Schule, Ausgabe 2. Und heute geht es darum, wo du deinen Podcast hosten kannst. Hallo und herzlich willkommen. Es ist die zweite Ausgabe der kleinen Podcast-Schule. Ja, ich hoffe, ihr habt euch so die ersten Gedanken machen können, was ihr inhaltlich machen wollt, worum es sich inhaltlich drehen soll in eurem Podcast. Und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Thema in der heutigen Ausgabe. Wir wollen uns mit der Frage auseinandersetzen, wo hoste ich denn meinen Podcast? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das wollen wir uns ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, Vor- und Nachteile vor allem anschauen, das ist ganz, ganz wichtig. Zunächst einmal müssen wir uns die Frage stellen, wie funktioniert denn überhaupt ein Podcast? Ja, wir wissen, die MP3-Datei, die ich da produziert habe, die muss ich dann irgendwo ins Internet stellen und man muss einen direkten Zugriff darauf haben. Jetzt ist die Frage, wenn ich schon eine Webseite habe, soll ich da den Speicherplatz, sofern ich da noch Speicherplatz übrig habe, soll ich da den Speicherplatz nehmen und dort die MP3s hochladen? Das würde ich eher nicht empfehlen, und zwar aus folgendem Grund. Denn wenn du eine gute Show machst, einen guten Podcast machst, dann wird es da zu unheimlich hohen Zugriffszahlen kommen und da entsteht dann entsprechend ein enorm hoher Traffic auf deiner Webseite. Und da kann es dann unter Umständen vorkommen, dass deine Webseite dann sogar zusammencrasht. Also von daher würde ich das nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, Webseite und eben den Webspace für die Podcast-Dateien, dass du das voneinander trennst. Ja, die Frage ist, wie funktioniert das Podcasten? Wenn du also die MP3-Datei hochgeladen hast im Internet, dann ist es vor allem wichtig, dass die natürlich gefunden wird. Und man findet diese Dateien, den Podcast über ein Lesezeichen, über einen sogenannten RSS-Feed. Und mit so einem RSS-Feed ist man in der Lage, über iTunes oder verschiedenen anderen Podcatchern, auch gerade bei Android, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, einen Podcast zu abonnieren, einen Podcast zu finden, zu suchen. Und von daher ist wirklich das Zauberwort bei der ganzen Podcast-Geschichte der RSS-Feed. Jetzt gibt es verschiedene Anbieter, die das kombinieren, die zum einen Webspace anbieten, eine Webseite und auch gleichzeitig Webspace für die MP3-Dateien, die ich brauche, um meinen Podcast im Internet zu hosten. Das sind dann Anbieter, die haben dann verschiedene Packages, die dann zum einen hergehen und eine Gratis-Version anbieten. Und wenn man dann mehr braucht, dann muss man entsprechend auch mehr zahlen. Und vor allem, was auch sehr wichtig ist, diese Anbieter, die generieren auch automatisch dann diesen RSS-Feed, diese sogenannte Lesezeichen. Wenn ich das dann habe, dann kann ich das an iTunes dann übermitteln und auch in verschiedene andere Podcast-Verzeichnisse eintragen, damit eben mein Podcast dann auch gefunden wird, wenn die Leute dann nach bestimmten Stichworten suchen und einen bestimmten Podcast aufrufen möchten. So, und jetzt wollen wir uns da mal ein paar Anbieter anschauen und auch vor allem die Vor- und Nachteile, die wollen wir uns auch anschauen. Kleine Vorbemerkung im internationalen Bereich, im englischsprachigen Bereich natürlich, da gibt es unzählige solcher Anbieter und da muss man wirklich gut hinschauen, auch das Kleingedruckte lesen, was sehr, sehr wichtig ist. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, was für Bedürfnisse habe ich mit meinem Podcast, sprich wie viel Webspace brauche ich für meine Podcast-Dateien. Kommt auch darauf an, wie viele Podcast-Folgen ich pro Monat produzieren möchte. Ich werde euch das gleich ein bisschen näher erläutern, warum das wichtig ist, warum man das vorher wissen sollte. Nehmen wir direkt mal hier den ersten Anbieter, den ich hier habe. Und zwar ist das ein deutscher Anbieter, deutschsprachiger Anbieter, der heißt podhost.de, das ist die Webseite. Die haben verschiedene Angebote. Das geht los mit einer Starterversion, die ist gratis. Da habe ich monatlich 30 Megabyte. Ja, 30 Megabyte pro Monat. Die kann ich benutzen, die kann ich vollknallen und habe dann im nächsten Monat wieder 30 Megabyte. Und bei allen anderen Versionen, die sie hier haben, da ist das dann eben so, dass dann zum Beispiel also Starterpaket ist gratis, das Basic-Paket, das kostet dann schon 1,50 Euro pro Monat. Da sind es dann schon 50 Megabyte pro Monat, die mir da zur Verfügung stehen. Was ganz wichtig ist und was auch sehr gut ist bei diesem Anbieter, sie bieten unlimitierter Traffic. Was heißt das jetzt? Das bedeutet nichts anderes, dass es wurscht ist, es ist egal, wie viele Besucher diesen Podcast abrufen, wie oft er runtergeladen wird. Das ist wirklich unbegrenzt. Und darauf solltest du achten, darauf solltet ihr wirklich achten bei der Auswahl eures Anbieters, wenn ihr so einen Anbieter wählen wollt, dass da wirklich unlimitierter Traffic zur Verfügung steht. Selbst bei der Starter-Version habe ich diesen unlimitierten Traffic schon mit dabei. Ich habe die Zugriffsstatistiken dabei. Ich weiß, wie viele Leute den Podcast abrufen. Das ist auch ganz toll. Ein eigenes Weblog dabei. Das heißt, ich kann Sachen dazu schreiben zu dem Podcast. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass du irgendwas berichten möchtest in deinem Podcast und dann zusätzlich noch ein paar Notizen dabei schreiben möchtest, die die Leute dann nochmal haben zum Durchlesen, oder irgendwelche Links, die du denen mitgibst, die mit deinem Podcast zu tun haben. Das ist da alles schon dabei. Werbefrei ist es natürlich nicht. Das geht dann in der Basic, in der Basic-Version dann schon weiter. Ja, und dann gibt es eine Light-Version, eine Power-Version, eine Pro-Version und eine Premium-Version. Schauen wir uns die Premium-Version an. Da hast du 600 Megabyte pro Monat. Das heißt, du kannst 600 Megabyte verbraten, gebrauchen, und im nächsten Monat hast du dann wieder 600 Megabyte zur Verfügung. Ja, das erneuert sich dann Monat für Monat. Und das Ganze kostet dann 15 Euro pro Monat. Schauen wir uns noch die Power-Variante an. Die kostet 5 Euro pro Monat. Und da hast du 200 Megabyte zur Verfügung pro Monat. Und das ist auch schon recht viel. Wäre interessant, sich das einmal näher anzuschauen. podhost.de. Dann habe ich einen englischen Anbieter, oder ich glaube aus Amerika ist der, ein englischsprachiger Anbieter auf jeden Fall. Von dem würde ich eher sagen, Leute, lasst von dem bitte die Finger, das ist Podomatic, podomatic.com. Da habe ich in der Basic-Variante, die gratis ist, 500 Megabyte, die ich raufladen kann, in Summe. Ja, also nicht pro Monat, sondern wenn die 500 Megabyte hochgeladen sind, dann sind sie hochgeladen, dann steht da nichts mehr zur Verfügung, und das geht relativ schnell. Also Leute, die wirklich ernsthaft Podcasts herstellen wollen, Podcasts produzieren wollen, die brauchen ein bisschen mehr als 500 Megabyte. Das ist ziemlich schnell aufgebraucht. Und man hat 15 Gigabyte Bandwidth, also Bandbreite pro Monat. Das heißt, es ist nicht unlimitierter Traffic. Ja, also ich habe vorhin gesagt, bitte achtet darauf, dass ihr unlimitierten Traffic zur Verfügung habt, wenn ihr einen Podcast-Anbieter wählen wollt. Das Gleiche ist aber auch interessanterweise bei der Pro-Variante, da ist der Traffic auch begrenzt. Da hat man zwar 100 Gigabyte pro Monat zur Verfügung, das klingt zunächst einmal nach sehr, sehr viel, aber wenn du mehrere tausend Podcast-Hörer hast pro Tag, dann sind die 100 Gigabyte auch relativ schnell aufgebraucht. Und du hast auch nur 2 Gigabyte zur Verfügung, wo du hochladen kannst. Ja, und wenn die 2 Gigabyte aufgebraucht sind, dann ist es aufgebraucht. Und das Ganze, das kostet monatlich 9, in dem Fall Dollar, 9,99. Und man kann sich ja auch ausrechnen, schon allein bei 2 Gigabyte, die ich da an Speicherplatz zur Verfügung habe, insgesamt, was ich da überhaupt produzieren kann an Podcast-Folgen. Also gehen wir mal von 10 Megabyte aus. Und 2 Gigabyte sind 2000 Megabyte. Da kann ich gerade mal 200 Podcast-Folgen produzieren. Und wenn du aber vorhast, mehr zu produzieren, dann sollte es dir von vornherein klar sein, Podomatic ist wirklich nicht der richtige Anbieter. Und dann, wenn du dann nämlich mehr haben willst, du hast dann auch die Möglichkeit, dann nochmal mehr zu wählen, dann musst du eine andere Variante dann dazu buchen, dazu kaufen, und die kostet dann nochmal 24 Dollar oder irgendwas pro Monat. Also das ist nicht so toll. Bei Podomatic würde ich nicht empfehlen. Man hat natürlich auch Statistiken und alles, aber das hast du eben bei diesem Podhost auch dabei. Also Podomatic für mich ein klares Nein. Ich werde gleich noch einen weiteren Grund nennen, warum ein klares Nein, aber das ist ein Nein, der trifft eigentlich auf die meisten Anbieter zu. So, wenn wir jetzt mal von Podomatic weggehen, da komme ich dann zum nächsten Anbieter. Das ist auch ein englischsprachiger Anbieter. Der gefällt mir dann schon wieder wesentlich besser, weil der preislich genauso ist wie Podomatic, aber ich kriege da wesentlich mehr. So, was haben wir gesagt? Bei Podomatic kriege ich bei der Pro-Version, wo ich also zahlen muss, 2 Gigabyte Speicherplatz um 9,99 Dollar. Und jetzt haltet euch fest, es gibt dann hier bei dem nächsten, der heißt djpod.com. Da gibt es eine Exklusivvariante. Da habe ich dann 20 GB Speicherplatz um den gleichen Preis. Sogar $1 weniger oder Euro steht hier sogar. Genau, 8,99 € pro Monat steht hier. Ja, also ich habe hier 20 GB zu ungefähr dem gleichen Preis. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Podomatic und DJ-Pod, dann auf jeden Fall DJ-Pod. Und vor allem, es gibt auch, so wie ich das sehe, die Bandweite ist nicht begrenzt. Das wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber selbst wenn man eine günstigere Variante nimmt von 4,49 € pro Monat bei DJ-Pod, da bekomme ich dann 5 GB Speicherplatz. Ist immer noch wesentlich mehr als bei Podomatic. Und was mir auch an diesem hier gefällt, ich habe ihn selbst noch nicht ausprobiert, diesen DJ-Pod, aber bei DJ-Pod, da kann ich das mit Facebook verbinden und wenn ich dann meine Podcast-Episoden dann quasi auf Facebook reinstellen will, dann erzeugt das dann auf Facebook so ein Player, dass die Leute das in Facebook direkt abspielen können. Das ist also auch eine nette Geschichte. Aber man muss auch hier sehen, auch wenn es 20 GB sind, in der Version, die ich zahlen muss, mit dem Preis von 8,99 €, wie gesagt 20 GB insgesamt, dann ist das auch ein begrenzter Speicherplatz. Also da gefällt mir da immer noch der Podhost noch besser, der dann sagt, du hast, was weiß ich, 400, 600 Megabyte zur Verfügung pro Monat, aber es wird jedes Mal erneuert, der Speicherplatz. Das wird dann, kommt dann jedes Mal neu dazu. Also podhost.de erscheint mir da wesentlich besser. Es gibt natürlich auch bei DJ-Pod eine Basis- oder eine Starter-Version. Da habe ich dann aber auch nur 300 Megabyte zur Verfügung. Da ist es dann gratis, aber das ist sehr, sehr wenig. Also von daher eher die Empfehlung, zu podhost.de zu greifen. So, dann habe ich noch einen für euch, noch einen Anbieter. Da ist alles komplett gratis. Da hast du unlimitierten Traffic. Und du kannst, warte, jetzt muss ich das mal eben kurz selber aufrufen, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Ja, du hast unlimitierten Traffic. Du kannst bis zu 700 Megabyte pro File hochladen. Also das ist eine Menge, also auch gerade für Videos dürfte das interessant sein. Du hast dann da deinen eigenen Podcast-Channel. Wie heißt jetzt dieser Service? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist interessanterweise ein koreanischer Anbieter. Und die Webseite, wo man sich da einträgt und das Ganze bestellt, ist auf Koreanisch und Englisch. Das heißt, wenn du Englisch kannst, kannst du dir das auch da holen. Das ist iBlog.com. Das schreibt man iBlug.com. iBlog, nicht Blog mit O, sondern mit U. iBlog.com. Und wie gesagt, da ist komplett alles gratis. Bis hin, dass das auch sogar schon bei iTunes eingetragen wird. Und dieser koreanische Anbieter hat sich das Ziel gesetzt, der Nummer 1 Anbieter weltweit zu werden im Podcasting. Und so wie ich das hier sehe von der Webseite, gibt es diesen Anbieter seit 2012. Das Einzige, was vielleicht stören mag, ist die Sache, dass am Anfang ein circa 5- bis 7-sekündiger Clip läuft mit leichter, beswingter Musik und dann sagt eine Frauenstimme, you can publish podcasts with iBlog.com. Also ein bisschen Eigenwerbung und das sind dann halt so 5 bis 7 Sekunden, wen das nicht stört und wer eine komplette Gratis-Lösung sucht für seinen Podcast, der sollte auf alle Fälle bei iBlog.com hingehen. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Anbieter im Vergleich. Es gibt natürlich noch viele andere. Man muss das im Einzelnen natürlich immer wieder vergleichen. Was wird hier wirklich angeboten? Vor allem, wenn ich hier auch noch was zahlen soll dafür. Was wird da wirklich angeboten? Und was bekomme ich dann für mein Geld? Und da ist, wie gesagt, das Stichwort Unlimited Traffic, also unlimitierter Traffic, wo der Zugriff also nicht beschränkt ist, sozusagen. Und wie viel kann ich überhaupt hochladen? Ist da irgendwo dann auch mal eine Grenze gesetzt? Wie viel Speicherplatz steht mir da zur Verfügung? Ist das auch unbegrenzt oder ist es begrenzt? Also darauf solltet ihr achten, wenn ihr euch so einen Anbieter auswählt. Was jetzt allerdings das Problem ist bei diesen Anbietern, gerade wenn man jetzt hier so eine begrenzte Variante vor Augen hat, wenn irgendwann einmal kein Speicherplatz mehr zur Verfügung steht, dann habe ich nur noch die Möglichkeit, hier nochmal ein noch teureres Upgrade durchzuführen, wo ich dann schlussendlich noch mehr zahlen muss. Oder aber ich wechsle den Anbieter. Aber dann habe ich das Problem, was mache ich mit meinem RSS-Feed? Denn wenn ich dann zu einem neuen Anbieter wechsle, dann habe ich ja auch automatisch einen neuen RSS-Feed. Das heißt, ich habe die ganze Zuhörerschaft, die ich mir vorher aufgebaut habe, die habe ich dann verloren. Das heißt, man bräuchte hier eigentlich eine Weiterleitung auf den neuen RSS-Feed. Ja, damit auch die Leute, die den alten RSS-Feed abonniert haben, damit die nicht verloren gehen. Und das ist eben das Problem bei diesen ganzen Anbietern, ob sie Podomatic, ob sie Podhost oder DJ Pod heißen, das wird eben nicht angeboten. Wobei bei Podhost würde eigentlich ja gar nicht die Notwendigkeit bestehen, zu wechseln, weil ja immer wieder jeden Monat der Speicherplatz erneuert wird. Bei Podomatic ist das eben nicht der Fall. Deswegen noch einmal die große Warnung, Finger weg von Podomatic. Wenn, dann doch eher zu DJ Pod, aber ich würde eher podhost.de empfehlen. Wenn ihr da einen kostenpflichtigen Anbieter wählen wollt, dann auf jeden Fall podhost.de. Da habt ihr jeden Monat immer wieder neuen Speicherplatz zur Verfügung. Oder eben die komplette Gratis-Variante bei diesem koreanischen Anbieter iBlog.com. Da muss allerdings dazu gesagt werden, dass dieser Anbieter nur für nicht kommerzielle Projekte gedacht ist. Das heißt, wenn du das Ziel verfolgst, mit deinem Podcast ja auch Geld zu verdienen oder so, dann kannst du jetzt nicht irgendeinen Clip oder Werbespot oder was auch immer in diesen Podcast einbauen. Das macht man ja manchmal gerne, dass man sich von irgendeinem Werbepartner den Podcast sozusagen finanzieren lässt. Und dass man dafür dann Werbung macht in dem Podcast. Das geht bei iBlog.com leider nicht. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, was ein bisschen schade ist. Ansonsten ist das sicherlich eine sehr gute Alternative, kostenfreie Alternative, vor allem, weil ich hier wirklich ja unbegrenzten Traffic habe. Ich kann ja unbegrenzt auch Speicherplatz steht mir zur Verfügung. Da kann ich so viel raufladen, wie ich will. Und jeder einzelne File kann bis zu 700 Megabyte groß sein. Also das ist eine tolle Sache. Ja, und für alle diejenigen, die das aber auch kommerziell nutzen wollen, würde ich eher podhost.de empfehlen. Das ist natürlich auch ein toller Anbieter. Wie gesagt, wenn du es kommerziell nutzen willst. Und wenn du es nicht kommerziell nutzen willst, deinen Podcast, dann geh zu iBlog.com und da hast du eine gute Alternative. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war jetzt für jeden was dabei. Schreibt mir eure Meinung zu dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, ich hoffe, dass ich das aufgreifen kann in der nächsten Folge, schreibt mir an podcastschule@gmail.com. Das ist die podcastschule@gmail.com. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Björn Korf und ich sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.